بسم الله الرحمن الرحيم. Das war aber nicht gut genug. Wir haben den Tod gesucht, weil sie bereit waren zu sterben. Sie waren bereit. Fürchtet niemanden außer Allah subhanahu wa ta'ala, denn solange ihr das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala von euch will, könnt ihr inshallah davon ausgehen, dass er erfreut ist und dass er jede Sache, die ihr macht, segnet. الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم Als allererstes, wie gesagt, einen schönen Segen groß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wir bitten Allah Azza wa Jal darum, unsere Mühen anzunehmen und unsere Gebete und unsere Dua zu erhören. Und möge das Beste für uns und unsere Geschwister, die nicht da sind und die nicht die Möglichkeit haben zuzuhören, möge für uns das Beste in dieser Schlacht, die wir führen, herausholen, inshallah, den Sieg, inshallah. Liebe Geschwister, ich hatte ein kleines Thema, welches ich als sehr großes Thema sehe. Und zwar ist das, keine Angst vor den Kuffar. Keine Angst vor den Kafirun, keine Angst vor Verlusten und keine Angst vor Folter, keine Angst vor Erniedrigung der Kuffar, keine Angst vor jegliche Widerstand oder jegliche Gegenwehr, die wir zu erwarten haben und die wir auch auf die wir jeden Tag stoßen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, den es gebührt, vor ihnen Angst zu haben und Ehrfurcht zu haben und sonst niemand. Alhamdulillah. Liebe Geschwister, ich werde euch inshallah erstmal eine kleine Geschichte erzählen, die ich selbst aus Erfahrung gesammelt habe. Und zwar ist das eine Geschichte aus einer Zeit, wo ich noch in Haft gewesen bin. Ich erzähle euch aus der Zeit, als ich noch in der Jahiliya gewesen bin und noch wa'iyadu billah kriminell gewesen bin. Und festgenommen wurde. Und zwar war das eine Zeit, es war Mitte der 90er und subhanallah, ich habe in dieser Zeit sehr viel mich den Geschäften der Straße gewidmet und habe ständig in Angst gelebt. Ja? Nicht in Angst, dass ich verletzt werde oder in Angst, dass mich jemand was machen kann, sondern subhanallah, ich war im Herzen unruhig und war immer in Bang, dass ich festgenommen werde, subhanallah. Und ich erinnere mich an Zeiten, da habe ich wirklich mit Jogginganzug und mit Schuhe geschlafen im Bett, subhanallah. und war immer mit einem Auge, kann man sagen, aufgewiesen und hatte Unruhe. Ja, ich hatte mein Geld, ich hatte Waffen und ich hatte diese ganzen Sachen und wir waren manchmal mehrere Leute in einer Wohnung gewesen und wir haben alle zusammen dort geschlafen und trotzdem waren wir immer paranoid gewesen, also Subhanallah, nahm auf Abruf. Ja, wir waren immer bereit, jederzeit auf den Beinen zu stehen und loszumarschieren. Yani, ob es ein Raubzug war oder ob es ein Konflikt war zwischen anderen Gangmitgliedern oder ob es eine Festnahme war oder der Sturm der Sondereinsatzkommandos. Und Subhanallah, es war eine sehr unruhige Zeit und wir waren wie Wölfe, die immer auf Trab waren, Subhanallah. Und diese Unruhe, die ist nie weggegangen, nie. Also ich bin auch, wenn ich mich erinnere, wenn ich alleine draußen war, immer an der Wand gelaufen, ja, immer an der Wand gelaufen, immer bereit mit Pistole, immer bereit mit Messer, immer gewartet darauf, dass irgendwas kommt. Aber es ist nichts gekommen, also nicht in jedem Tag. Und Subhanallah, diese Ruhe, die ist erst weggegangen, nachdem Allah Subhanahu wa Ta'ala mir mein Licht gegeben hat, Subhanallah. Ja, später habe ich natürlich keine Angst mehr gehabt vor irgendwelchen Festnahmen oder vor irgendwelchen Gewalttaten, die vielleicht mir jemand antun könnte, oder irgendwelchen Rachezügen oder irgendwas. Aber da war wieder eine andere Angst, die Angst, zu sterben und nicht recht gelebt zu haben, Subhanallah. Es war immer eine gewisse Angst da. Alhamdulillah, heute, Alhamdulillah, wir haben nur die Angst, als Nichtmuslim zu sterben. Und wir haben nur Angst darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Taten nicht annimmt. Und das ist eine sehr gute Sache. Yani, wir können niemals sicher sein, 100%, dass Allah unsere Taten annimmt. Weil ob Allah die Taten annimmt, die wir machen oder nicht, das ist ganz alleine liegt bei ihm. Liebe Geschwister, die Angst. Ich habe sie, Alhamdulillah, wie einen kleinen Wind überwunden. Ich habe es nicht großartig mitbekommen, weil Alhamdulillah ich schon in meinem Jahiliyyah ein Mensch gewesen bin, der nicht viel Furcht hatte. Aber das war auch keine gute Sache gewesen, denn ich habe keine Furcht gehabt, dass meiner Familie was passiert. Ich habe keine Furcht gehabt, dass ich vielleicht in Kufr sterbe oder irgendwelche Sachen. Und das ist wirklich eine gefährliche Sache gewesen. Alhamdulillah, heute bin ich wachsam bei jedem Schritt und Tritt. Und im Gebet und in der Ibadah immer mit dem Gedanken bei Allah, dass er mich vielleicht jede Sekunde fallen lassen könnte. Und dann es kann passieren, dass ich eine Ibadah mache und die mit voller Anstrengung mache, aber Allah sie wahrscheinlich vielleicht nicht akzeptiert, weil vielleicht eine kleine Sache gefehlt hat, vielleicht hat die Absicht gefehlt, ja, vielleicht habe ich Augendienerei gemacht oder irgendwas. Yani deswegen, man muss heute auf jeden Schritt und Tritt aufpassen, damit man sich versucht anzustrengen, seine Sache richtig zu machen. Liebe Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, dem es gebührt, dass man ihn fürchtet. Und Alhamdulillah, der Bruder Abu Osama Al-Gharib hatte schon letzten Male darüber gesprochen, dass wir, was die Kleider, Kleider, die Kleidung, die Kleidung, die Kleiderordnung angeht, dass wir niemanden zu fürchten haben. Dass wir nicht zu fürchten haben, schlecht angeguckt zu werden. Dass wir nicht zu fürchten haben, dass wir vielleicht nicht akzeptiert werden in diesem dreckigen Kufr-System. Ja, oder dass wir Angst haben müssen, dass wir vielleicht eine Arbeit nicht bekommen, weil wir einen zu langen Bart haben. Oder dass wir brauchen keine Angst haben, dass wir nur weil wir lange Haare haben oder Kohl in den Augen haben oder Sunna tragen, denn wir brauchen nichts fürchten. Weil Subhanallah, diese Welt hat Allah Subhanahu wa Ta'ala erschaffen. Er hat uns Koran und Sunna gegeben. Und solange wir uns diesen Sachen anschließen und diese Sache nachgehen, Inshallah, brauchen wir keine Angst haben. Ja? Brauchen wir uns nicht fürchten, und brauchen wir nicht uns verstellen oder tarnen. Alhamdulillah, stolz, ja, bleibt stolz, Muslim zu sein, seid stolz, Muslim zu sein, Alhamdulillah. Ja, und Alhamdulillah, ich hatte auch, ich erinnere mich, einen Gerichtstermin gehabt, mein letzter Gerichtstermin, nein, mein vorletzter Gerichtstermin in München, nein, mein letzter, verzeiht mir, mein letzter Gerichtstermin. Ich bin morgens aufgestanden und habe gesagt, Subhanallah, wir haben so viele Gerichtstermine, Alhamdulillah. Und, aber diese Gerichtstermin und der letzte, also die letzten beiden Gerichtstermine, Alhamdulillah, waren sehr gesegnet mit Allahs Hilfe. Und Alhamdulillah, ich habe dort wirklich, also mein letzter Gerichtstermin, der war ein sehr witziger Gerichtstermin. Ich hatte, glaube ich, darüber berichtet damals. Das war ein Vortrag, die unaufhaltsame Welle. Alhamdulillah, ich habe mich mit voller Montur angezogen. Ja? Ich habe mein Hisn al-Muslim mitgenommen, ja? Mein Siwak habe ich mitgenommen. Ich habe meine Sturmhaube aufgesetzt, ich habe meine Sunnah-Hose angezogen mit Stolz, ich habe mein Öl raufgemacht, Alhamdulillah, und ich bin so direkt ins Schlachtfeld der Kuffar gelaufen, Alhamdulillah, und war darauf, wie sagt man, darauf, also ich war da bewaffnet, mit allen vollen Zügen, mit Dua, mit dem Vertrauen zu Allah subhanahu wa ta'ala, und habe mir gesagt, egal was passiert, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt, was er möchte. Und was passiert, wird passieren. Und Alhamdulillah, ich nehme das an. Und Wallahi, liebe Geschwister, ich bin ins Schlachtfeld gegangen. Die Beamten haben mich vor dem Gerichtssaal, als ich reingekommen bin, haben sie mich angeguckt von oben bis unten. Als wenn ich mit einem Sprengstoffgürtel in die Schlacht gehe. Alhamdulillah, mit einem Kurzstrecken, mit einer Kurzstrecke direkt, inshallah. Aber Alhamdulillah, ich habe keinen Schritt zurück gemacht. Und ich bin mit Stolz reingegangen. Die haben mich durchsucht. Haben gefragt, was ist dies, was ist das Öl, was ist das Siwak. Ich habe gesagt, das ist mein Zahnbürste, damit ich saubere Zähne habe. Dann, die gucken mein Öl an, was ist das? Das ist mein Duft, damit ich gut rieche. Alhamdulillah. Und dann bin ich reinmarschiert. Alhamdulillah, dann habe ich einen Bruder getroffen, in Zivilkleidung, oder kann man sagen, ja, Zivilkleidung kann man sagen, und gestriegelt und geschniegelt, und ich war gestriegelt und geschniegelt für Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah. Und dann bin ich nach oben gekommen und dort saßen schon die Tarot, die Kripos saßen da, der Staatsschutz war dort, noch ein paar Journalisten waren dort, ja, Subhanallah, und ich habe gleich angefangen mit Da'wa. Den Bruder habe ich sehr laut Da'wa gemacht und diese Tarot-Polizisten und Staatsschutz, die waren genervt sofort, die haben schlechte Laune bekommen, als sie mich gesehen haben. Und ich habe gelacht, Alhamdulillah. Warum? Weil ich mit Allahs Vertrauen ins Gericht gegangen bin, Alhamdulillah, und habe darauf gewartet. Ich hatte nicht gehofft, Strafe zu bekommen, aber ich habe gesagt, wenn ich Strafe kriege, dann werde ich mit meinem Kopf nach oben laufen, Alhamdulillah, denn sie sollen wissen, dass ich sie nicht fürchte und dass ich sie nicht respektiere und niemals werde ich sie fürchten und niemals werde ich sie respektieren, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht respektieren und weil sie ihn nicht fürchten und weil sie nichts machen, was uns gleich ist und Alhamdulillah, wir werden auch nichts machen, was ihnen gleich ist, Alhamdulillah. Ich habe sehr laut Da'wa gemacht, dann kam ein Anwalt, Alhamdulillah, rein und die Leute vom Staatsschutz natürlich, weil die mich immer überwachen und hören, wissen die, dass ich diesen Anwalt einfliegen lassen habe, Alhamdulillah. Und die waren sowieso gestresst, weil die haben alles probiert, um mir Erschwernis zu machen, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat mir alles leicht gemacht, Alhamdulillah. Mit Hilfe von Geschwistern ist mein Anwalt dann nach Berlin gekommen und der war auch sehr fröhlich, mit einer großen Tüte ist er gekommen. Aus einer Boutique mit seinem Laptop und so und ganz locker und easy, Alhamdulillah. Und dann habe ich mit ihm gelacht und er sagt so, ah, mein Lieblingsrapper, sagt er. Alhamdulillah. Er hat mich als Rapper, hat er mich in Internet verfolgt und ist darauf ein bisschen so, wie sagt man, ein bisschen stolz, so, ah, ich habe einen Rapper, der jetzt als Terrorist auf der Straße herumläuft und der macht immer viel Spaß, Alhamdulillah. Ja. Und habe ich mit ihm gelacht und habe ich gleich mit ihm Da'wa gemacht. Und dann kam dieser kleine, dreckige Journalist und sagte, ah ja, Abu Malik, wie geht's? Wissen Sie noch, ich bin von der Taz und so. Ich habe gesagt, ja, was machen Sie hier? Er sagt, ja, ich wollte kommen und ein bisschen berichten und so. Ich habe gesagt, hier geht's nicht um Islam. Ich habe gesagt, hier geht's um meine Jahiliyyah und um Munition und Waffen. Das hat mit Islam nichts zu tun. Sie brauchen gar nicht hier sitzen und schreiben. Sie schreiben umsonst. Dann kam noch eine Religionswissenschaftlerin, hatte mir berichtet von dem Bruder Abu Adam, möge Allah ihn bewahren und beschützen, dass er verletzt wurde, Alhamdulillah. Und das war auch eine schöne Nachricht, weil Alhamdulillah, ihr wisst, mit den ersten Blutstropfen, der auf dem Schlachtfeld fällt, gehen alle Sünden inshallah alle weg, Alhamdulillah. Und das war eine Freude auf einer Seite, und auf der anderen Seite war das ein bisschen so, möge Allah gerne ihn bewahren und möge ihn länger auf dem Schlachtfeld lassen, inshallah, Amin. Alhamdulillah, dann bin ich ins Gericht reingegangen und die Richter und die Staatsanwälte, die haben mich schon komisch angeguckt, subhanallah. Und ich habe mich einfach hingesetzt, ich habe die auch komisch angeguckt, weil die sahen auch komisch aus, mit nackten Gesichtern, rasiert, wie Babypopo sahen die aus, subhanallah. Und ich bin reingekommen mit langen Haare, mit zerzauster Bart, alhamdulillah, wie ein Löwe, wild darauf in die Schlacht zu gehen. Na, aber leider dürfen wir nicht unsere Schlacht führen, wie wir sie führen wollen. Aber alhamdulillah, mit Allahs Hilfe habe ich trotzdem meine Schlacht geführt. Und alhamdulillah, mit Allahs Hilfe habe ich diese Schlacht gewonnen. Ich habe mich reingesetzt, dann haben sie die Anklagepunkte angesprochen, also vorgelesen. Und ich musste innerlich lachen, weil das waren so viele Anklagepunkte. Dann haben sie Strafauszüge haben sie vorgelesen, von Anfang von 93 oder so. Fast 20 Jahre haben die vorgelesen, subhanallah. Und ich habe so gesagt, subhanallah, was habe ich alles in meinem Leben gemacht? Und nichts hat was gebracht. Und nichts war für eine gute Sache, sondern nur für mein Nefs. Und alhamdulillah, diesmal bin ich drinnen wieder. Warum? Fi sabilillah. Ja, und weil sie mich beschuldigen, dass ich mit Waffen zu tun habe und dass ich mit Munition zu tun habe und in den Akten stand drin, dass ich angeblich Anschläge vielleicht geplant habe, subhanallah. Ja, also die lassen sich ja immer so viele Geschichten einfallen, die Kuffar, immer was Neues kommt, so die Gebrüder Grimm. Alhamdulillah, liebe Geschwister, alhamdulillah, ich habe den Koran aufgemacht und habe angefangen, Koran zu rezitieren. Und das ging 2 Stunden lang, Allahu Akbar. Ich habe den Richter kurz angeguckt und er guckte mich an und er redet. Und mein Anwalt hat die ganze Zeit gelacht und ich habe mit meinem Anwalt nur ganz kurz so 2, 3 Kleinigkeiten besprochen. Und das war's, Alhamdulillah. Und am Ende, was kam raus? Die Staatsanwaltschaft ist auf dem Schlachtfeld gefallen. Der Richter war angeschlagen, hat seinen Arm verloren und sein Kopf war halb ab. Alhamdulillah. Ja? Der Staatsschutz und die anderen Kripo-Beamten, die waren auch auf dem Schlachtfeld gefallen. Und Alhamdulillah, ich bin mit der Shahada, kann man sagen, nach Hause gegangen. 1800 Euro Strafe. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat wieder siegen lassen. Und ich bin mit einem Lächeln wieder hinaus. Und Alhamdulillah, habe gleich am gleichen Abend noch einen schönen Vortrag gemacht. Die unaufhaltsame Welle. Liebe Geschwister, fürchtet nicht die Kuffar. Die Kuffar sollen uns fürchten und sie sollen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Warum? Weil sie nicht respektieren Allahs, also sie respektieren nicht Allah subhanahu wa ta'ala seine Gesetze. Sie stehen nicht auf zum Gebet. Sie können sich nicht richtig waschen. Sie stinken. Ha? Sie essen Schweinefleisch. Sie trinken Alkohol. Sie nehmen Drogen. Sie sind ungehorsam. Sie machen Sinna. Sie machen Haram. Und deswegen, liebe Geschwister, brauchen wir solche erniedrigende Gestalten nicht fürchten. Alhamdulillah, gibt es saubere Kuffar, aber ihre Seele ist schmutzig und ihre Taten sind nicht dementsprechend, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Und deswegen, liebe Geschwister, egal wo ihr seid, ob ihr in der U-Bahn seid oder ob ihr auf der Arbeit seid, ob ihr Angst habt, euren Job zu verlieren, ob ihr Angst habt, kontrolliert zu werden oder ob ihr Angst habt, dass ihr unterdrückt wird, das ist alles egal, das spielt alles keine Rolle, denn ihr lebt nur, inshallah, für Allah subhanahu wa ta'ala und fi sabilillah, ihr macht alles nur, um Allah subhanahu wa ta'ala zu gefallen. Und deswegen, liebe Geschwister, keine Angst, keine Furcht. Subhanallah, was das für ein Name hier steht, nennt sich hier Bushido. Inshallah, kannst du diesen Namen ganz schnell wechseln, weil das ist kein schöner Name. Und dieser Name ist auch, ich glaube, Allah Japanisch, und das ist ein von einer Kampfkunstart und das ist eine von einer Religion, das ist Schirk. Besser wegmachen diese Namen, inshallah. Nenn dich Kital oder Jihad, aber nicht Bushido. Bushido ist kein schöner Name, inshallah. Ja, liebe Geschwister, und alhamdulillah, jeden Tag gehe ich raus mit dem Vertrauen auf Allah und ich liebe es, Sunnah zu tragen, wie der Bruder gesagt hat. um zu provozieren. Na, um zu provozieren, dann das eine Ibadah. Und Alhamdulillah, wir fürchten nicht diese mit ihren engen Hosen und ihre komischen Sachen und Augenbrauen gezupft und komische Schnauzerbart und Subhanallah, und dann haben die so komische Ketten und Ringe und dies und das, Audubillah. Sie sehen aus, viele sehen aus wie diese Homosexuellen, diese so eklige Menschen, so eklig. Ja? Und genau so sollen die uns auch angucken und genau so sollen die uns auch sehen. Aber Alhamdulillah, wir sind auf der rechten Seite, inshallah. Bi'idhnillah ta'ala. Liebe Geschwister, inshallah gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr eure Angst überwinden könnt. Ja? Und als allererstes, Vertrauen zu Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Und als allererstes, niemals vergessen, dass ihr, egal wo ihr seid, jede Sekunde könnt ihr sterben und ihr seid bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen versucht, in schönster Weise zu sterben und in schönster Weise gekleidet zu sein, um Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Ja? Dann, wenn ich sterbe auf der Straße, vielleicht überfährt mich ein Auto oder vielleicht sticht mich jemand nieder oder vielleicht schießt mich jemand nieder oder vielleicht sterbe ich an einem Herzinfarkt, ja? Weil die Welt so hässlich ist. Oder irgendeine Sache, dann möchte ich inshallah in schönster Weise gekleidet sein für Allah subhanahu wa ta'ala mit den schönsten Düften, Rot, schön richtige Stinkeduft, ja? Und möchte mein Bart schön haben und möchte schöne Sunna anhaben und möchte mein Siwak dabei haben. Gerne jede Sunna versuchen zu praktizieren, die man nur kann. Denn ihr wisst, in dieser Gesellschaft ist besser mehr als zu wenig, denn wir können uns gar nicht erlauben, irgendwelche Sunna zu vernachlässigen, da wir hier in einem System leben, das uns so viele Sunna geschnitten hat. Ja? Und liebe Geschwister, ich bitte euch wirklich, fürchtet niemanden außer Allah subhanahu wa ta'ala, denn solange ihr das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala von euch will, könnt ihr inshallah davon ausgehen, dass er erfreut ist und dass er jede Sache, die ihr macht, segnet. Alhamdulillah. Und subhanallah, wenn ich gucke, wie die Kuffar ihre Leben leben und wie ihre Unzufriedenheit ist jeden Tag, und wenn ich gucke, wie sie mit herabwürdigen Blicken auf mich gucke, dann sage ich, ja, guckt mich ruhig an, aber guckt mal, Allah subhanahu wa ta'ala sieht euch auch und er guckt euch auch erniedrigend an, und ich bin inshallah ein Licht in der U-Bahn oder auf der Straße oder im Verkehr oder auf der Arbeit, und ihr seid nur ein kleiner Stinkehaufen, wie Hundekacke seht ihr aus, ja, und riecht eklig, und eure Nefs ist stark und eure Absichten sind nicht schön, und Alhamdulillah, meine Absichten sind inshallah stark. Und mein Nefs ist kaputt, weil er nicht das bekommt, was er möchte, weil ich ihm nicht jeden Tag Süßigkeiten gebe, weil ich nicht jeden Tag Cola gebe oder weil ich nicht jeden Tag Fleisch gebe. Ja? Oder ich gebe ihm nicht Faulheit und viel Schlaf, sondern ich muss ihn quälen und schlachten und foltern, damit er auf mich hört. Weil, subhanallah, der Nefs soll mich nicht sagen, was ich zu machen habe, sondern ich sage ihm, was er zu machen hat. Und ich befolge inshallah Allah subhanahu wa ta'ala seine Gesetze, und darauf muss er hören, sonst kriegt er auf den Mund, ja, liebe Geschwister im Islam. Liebe Geschwister im Islam, ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind, und Alhamdulillah, ich weiß, als ich das erste Mal nachts hier reingegangen bin, war ich mit der Absicht drin, einfach mal zu lauschen, und Allah, ich glaube, es lief irgendein, ich glaube, Koran ist gelaufen, ich weiß nicht genau, und dann habe ich von dem Bruder Abu Talha, rahimullah, möge Allah seine Seele annehmen und möge er in höchste Stufen vorausgehen, habe ich einen Vortrag abgespielt, der heißt, oh Allah, ich liebe dich, mashallah. Und dieser Vortrag ist ein sehr, sehr schöner Vortrag. Und dann habe ich mir überlegt, einfach, werde ich einfach gucken, dass ich, inshallah, morgens um 4 Uhr immer diese Vorträge mache, alhamdulillah, und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Bruder Abu Osama al-Gharib aus der Gefangenschaft, der Dreck im Tawarit, rausgeholt, um mich zu unterstützen, inshallah, um Deutschland wackeln zu lassen, um im Internet Bomben zu schmeißen, so viel wie nur können, fisabilillah, und alhamdulillah, ich liebe diesen Bruder für Allah sehr, sehr, sehr, und ich liebe euch auch für Allah subhanahu wa ta'ala, und ich freue mich, dass ihr hier seid, und ich freue mich, dass wir so viele sind, mashallah, alhamdulillah, die anderen schlafen, und wir machen Ibadah, und nachher werden wir inshallah unser Fajr-Gebet beten, und werden wir Hasanat kassieren und kassieren und kassieren und wir machen ein Konto nach dem anderen auf und bauen ein Schloss nach dem anderen, Alhamdulillah. Was gibt es Schöneres als das? Ja? Die alle schlafen mit Stinkemund und alles eklig und wir, Alhamdulillah, wir sind wach, wir sind fit, Alhamdulillah, und dann später geht's zur Arbeit oder geht's zur Schule und geht's zum Dienst für Allah subhanahu wa ta'ala und wir sind fit wie Löwen, Alhamdulillah. Und deswegen, liebe Geschwister, wir brauchen gar nichts fürchten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sollten uns inshallah immer bewusst sein, dass wir jeden Atemzug mit der Absicht für Allah machen. Ja, ihr braucht jetzt nicht nach jedem Atemzug sagen Bismillah oder so, aber habt die Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala zu leben und habt die Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala zu sterben, egal wie. Ja, liebe Geschwister, auch wenn wir hier in Deutschland sind und vielleicht nicht so sterben können, wie wir gerne möchten, ja, im Schlachtfeld, aber Alhamdulillah, mit der richtigen Absicht, inshallah, ist das für uns hier auch so lange das Schlachtfeld, bis wir das Schlachtfeld erreichen, was wir gerne erreichen möchten. Alhamdulillah. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich draußen Geschwister sehe, die ähnliches Denken haben oder gleiches Denken haben wie ich. Und dann zusammensitzt man und man lacht diese Tarot aus und man lacht diese Kuffar aus, weil sie sind so erbittert und sind so erniedrigend und subhanallah, ihre Leben sind sinnlos und sie suchen und suchen und suchen nach Glückseligkeit. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen keine Glückseligkeit im Herzen, weil sie nicht La ilaha illallah Muhammad Rasulallah nach oben halten. Alhamdulillah. Ich habe heute auch meine Wohnung ein bisschen geräumt, subhanallah, und ich habe dann meine Tawhid-Flagge ans Fenster ran gemacht, Alhamdulillah, so richtig provozieren und habe mir gesagt, ja, die sollen wissen, dass hier jemand wohnt, der Allah dient, aber richtig. Ja? Alhamdulillah. Und Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala macht alles leicht, wenn man es für ihn macht. Alhamdulillah. Liebe Geschwister im Islam, inshallah, seid ihr fit noch? Dann drückt mal die 1, damit eure Finger ein bisschen wach werden. Alhamdulillah, wir werden, wie gesagt, alle 2 Tage werden wir hier ein paar kleine Anschläge machen. Einmal der Bruder Abu Osama al-Gharib, möge Allah ihn weiterhin beschützen und möge er ihn standhaft lassen, möge er ihm das Beste vom Besten geben, das Schönste vom Schönsten und möge er viele darauf folgen lassen, die auch diese Arbeit machen, die wir inshallah auch machen und natürlich als Shahid sterben lassen, in der besten Art und Weise, in den kleinsten Häppchen, in den kleinsten Stückchen, bis zur Unkenntlichkeit. Amen. Na, liebe Geschwister, ich bitte euch, dass ihr inshallah, bismillah, dass ihr in dieser Zeit, in der wir hier, also in diese Zwischentage, gerne, wo immer ein Tag frei ist, dass ihr inshallah auch aufsteht und dass ihr inshallah auch lernt und dass ihr ein bisschen eure Nefs quält und ein bisschen foltert, inshallah, ein bisschen mit Koran foltern, ein bisschen mit Hadith foltern, ein bisschen mit Scharia foltern, ein bisschen mit Fiqh foltern, gerne foltert eure Nefs morgens, weil morgens der Nefs ist faul, der will schlafen und der Körper will nicht aufstehen. Aber der Iman, der will aufstehen und eure Ibada muss gemacht werden. Inshallah, so könnt ihr ihn richtig quälen und kaputt machen. Und diese Zwischentage sind immer, ich habe erst extra gewählt, dass wir alle 2 Tage machen, damit ihr langsam euch daran gewöhnt, inshallah. Und damit die Leute mitbekommen, dass hier morgens um 4 Uhr geschossen wird. Und zwar scharf, Alhamdulillah. Und liebe Geschwister, ihr seht viele, es gibt viele Räume. Und um diese Uhrzeit sind die geschlossen, aber Alhamdulillah, dieser schöne Raum von der Uchti Muqatila, Fisabilillah, auf dem Wege Allahs, eine sagt schon alles, Alhamdulillah. Und wir müssen scharf mit viel Soße im Arm. Und wir müssen auf jeden Fall immer daran denken, dass der Tod uns schnell erreichen kann. Und dann sollten wir bereit sein und sollten wir auf jeden Fall in einer Art und Weise die Dunya verlassen, in der Allah subhanahu wa ta'ala uns gerne sehen würde. Ja? Und inshallah, wenn diese Vorträge dann die Regelmäßigkeit erreicht haben, ja, dass sie immer alle 2 Tage sind und dass, wenn sich die Geschwister mehren, ihr könnt auch inshallah auch den Geschwistern Bescheid sagen, dass hier morgens geschossen wird und dass hier schöne Geschichten gibt und schöne Vorträge gibt und dass hier Nasiha gibt viel und dass hier Iman Iman-Bombardements stattfinden. Und inshallah, der Bruder Abu Osama al-Gharib ist natürlich auch da, der mashallah mit genug Erfahrung aus der Haft entlassen wurde, alhamdulillah, und euch viel auch unterstützen kann und euch Tipps geben kann und euch helfen kann, alhamdulillah. Und alhamdulillah, wir haben fast das gleiche Schicksal, alhamdulillah, mit dem Kontakt, dass wir Kontakt gehabt haben mit diesen, mit der Gefangenschaft. Und alhamdulillah, das ist eine Sache, die den Iman sehr, sehr stärkt, denn im Gefängnis gibt es so gut wie keine Fitna, alhamdulillah. Und du hast viel Zeit, um über dich nachzudenken, du hast viel Zeit, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, um deinen Dien zu festigen. Und deswegen, liebe Geschwister, solltet ihr immer bereit sein, den Löffel abzugeben. Und inshallah, versucht ihr die Sachen, die wir hier vortragen, inshallah, gut zu speichern in euren Gehirnen und inshallah ins Herz zu lassen, denn die Sache, wir machen als allererstes für Allahs Wohlgefallen, zweitens gerne für unsere Seele, damit wir uns auch stärken und ermahnen und warnen und inshallah, um Allahs Wort das Höchste werden zu lassen, und zwar egal auf welchem Boden wir sind und auf welcher Erde wir sind. Alhamdulillah. Liebe Geschwister, keine Angst vor den Kuffar, ja, denn alhamdulillah, was soll ich sagen, ich bin stolz darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir die Gnade erwiesen hat, dass ich ihm dienen darf und dass ich ihm dienen darf und dass ich bereit bin, ihm jederzeit zu dienen, egal um wie viel Uhr, egal zu welcher Zeit, egal zu welcher Situation. Ich tue das und alhamdulillah, ich bin stolz darauf und ich brauche nichts fürchten, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich ihm mich widersetze oder dass ich in meinem Dien Sachen mache, die nicht zu meinem Dien passen, alhamdulillah. Und wie gesagt, versucht viel zu fasten auch, montags und donnerstags versucht zu fasten, und die Geschwister, die nicht verheiratet sind, versucht auch zwischendurch zu fasten und stärkt euren Iman. Und liest immer Koran und nimmt eure Hissen und Muslim, liest das immer durch, yani versucht jede Sekunde zu nutzen, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, inshallah. Und dann inshallah werdet ihr die Kraft bekommen und werdet ihr diese Stolz bekommen, von den euch Allah subhanahu wa ta'ala in euer Herz reinsetzt, inshallah, gegen diese ganze, gegen dieses System vorzutreten und zu sagen, hier, ich bin Diener Allahs, ich fürchte niemanden außer Allah und ich halte Tawhid hoch nach oben, den Finger, ja, und immer mit dem Finger sagen, vorsichtig, das ist Allahs Dienst, den ich mache, und vorsichtig, ihr könnt gegen mich nichts machen, weil Allah nicht will, und vorsichtig, ich bin bereit für Allah subhanahu wa ta'ala zu sterben. Ja, und das muss den Kuffar klar sein, und umso mehr wir sind, umso besser. Wallahi, umso mehr wir sind, umso besser. Und inshallah werdet ihr auch andere Geschwister zu diesen Vorträgen morgens rufen. Inshallah werdet ihr diese Sachen verbreiten. Und versucht auch die Sachen, wie gesagt, liebe Geschwister, auch diese ganzen Vorträge, die es bei Muqatila auf der Seite gibt, die es bei Ansarul Asir gibt, die es bei Salafi Media gibt. Und inshallah bei Millete Ibrahim, ihr habt vielleicht mitbekommen, da gibt es eine neue Seite, alhamdulillah, Millete Ibrahim. Und diese Seite, inshallah, wird Deutschland verändern, inshallah, zu Guten. Und wird diese Murjia entweder zurechtweisen oder wallahi in Grund und Boden stampfen. Denn wir brauchen uns vor niemanden schämen, wir brauchen niemanden gefallen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir lassen uns vor niemanden stoppen, nur Allah subhanahu wa ta'ala kann uns stoppen. Und das muss uns klar sein im Herzen, wallahi, das muss uns, liebe Geschwister, so klar sein, dass niemand uns stoppen kann außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass wir die Möglichkeit bekommen haben, in diesem Schlachtfeld, in dem wir jetzt uns befinden, dass wir dort Belohnung bekommen können, liebe Geschwister. Subhanallah, wir sind jetzt in einer Zeit, liebe Geschwister, wo unsere Ibadah 50 Mal mehr belohnt wird. Ja? 50 Mal mehr belohnt wird, wie damals zur Zeit des Propheten Muhammad, Friede und Segen auf ihn, ja? die Sahaba haben Lohn bekommen, und die bekommen in dieser Zeit 50-fache Lohn von diesem Lohn, was sie bekommen haben, liebe Geschwister. Und ich hatte darüber ein Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich hatte darüber einen Vortrag gemacht, Und dieser Vortrag hieß der Goldrausch, den hatte ich übersetzt von dem geliebten Bruder Sheikh Anwar al-Awlaki. Möge Allah ihn beschützen und möge er noch mehr Vorträge von ihm nach Deutschland lassen und auf Deutsch übersetzen, inshallah. Und subhanallah, diese Belohnung, die wir in dieser Zeit bekommen, yani wallahi, diese alleine sollte uns alle Angst nehmen, ja, denn wenn wir unseren Weg gerade gehen, können wir gar nichts, können wir gar nicht, wir dürfen keine Angst haben, subhanallah. Ja? Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir jeden Tag, inshallah, jeden Tag in diesem System, in dieser westlichen Welt hier, eine Ibadah machen, die uns so viel Sieg gibt, subhanallah, und so viel Triumph schmecken lässt. Und wallahi, lieber jetzt auf den Zug aufspringen, liebe Geschwister, als hinterherlaufen und ihn zu verpassen und das Ziel zu verpassen und am Ende zu sagen, ja Allah, ich hatte nicht, ich konnte nicht, ja Allah, ich wusste nicht. Nein, diese Ausreden bei Allah sind nicht akzeptiert. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alles mitgegeben, um zu wissen, was wir erreichen können mit Allahs Hilfe und mit der Aufrichtigkeit im Herzen. Das ist sehr wichtig, die Aufrichtigkeit im Herzen, die Absicht. Die Taten werden der Absicht entsprechend belohnt. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir uns wirklich daran halten, yani unsere Taten entsprechend der Absicht zu machen. Und das ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala Wohlgefallen, für La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und das ist sehr wichtig. Und liebe Geschwister, die Sahabis und die Propheten, Friede und Segen auf ihnen, die haben gekämpft, die haben Schweiß gegeben, die haben Tränen gegeben, die haben Blut gegeben, subhanallah. Und guck mal, wir sitzen heute hier rum, wir machen, erniedrigen uns mit Dunya-Sachen, wir gucken Fernsehen, wir sitzen und spielen Spiele, subhanallah. Liebe Geschwister im Islam, inshallah, falls wir hier irgendwann Komplikationen bekommen oder so, lassen wir uns inshallah was einfallen als Ersatz für diese Sache hier, inshallah. Vielleicht könnt ihr euch alle ein bisschen Gedanken machen, was man noch nutzen kann, um Vorträge zu machen, irgendwelche anderen Räume zum Beispiel. Ich weiß, dass man über Skype auch, kann man auch Konferenzen machen. Und da kann man, aber Allah Alam, wir gucken mal, inshallah, aber solange das hier funktioniert, wenn nicht, dann müssen wir gucken, dass wir alle ins Internetcafé gehen, inshallah. Alhamdulillah. Wie gesagt, liebe Geschwister, fürchtet niemanden außer Allah. Und versucht euch immer so sicher wie möglich auf der Seite der Sunna zu bewegen. Und inshallah möge Allah subhanahu wa ta'ala alle unsere Taten inshallah annehmen. Und möge uns inshallah mit Aufrichtigkeit diese Taten machen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor Kufr bewahren und vor Schirk bewahren. Und möge uns bewahren davor, dass wir dem nachtrachten, was die Kuffar, wonach sie trachten, und möge uns, inshallah, bi'idhnillah, uns ein Teil dessen sein, der die Religion hochbringt und La ilaha illallah Muhammad Rasulullah nach oben bringt, und möge er die Geschwister in Deutschland beschützen und möge er die Geschwister in der Haft beschützen. Ihr wisst, die Schwester Phyllis Gellert ist jetzt in der Haft und ich, inshallah, werde ich heute mich erkundigen bei ihrem Anwalt, wie es ihr geht, inshallah. Und bitte, liebe Geschwister, vergesst diese Schwester nicht und vergesst Naam, Saifullah, vergesst die anderen Geschwister nicht, die sitzen, so wie Isa al-Khattab und Fatih Karaman und die ganzen Geschwister, wie den Bruder Hani, den Bruder Samir, ja, und alle Geschwister, die in den Gefängnissen sitzen, bitte vergesst sie nicht, auf der ganzen Welt, ja, ne, wir sind so viele Geschwister, Ismail, Naam. Es gibt so viele Geschwister, die in den Gefängnissen in Deutschland sitzen, und ihr wisst über Ansar und Asir, Barak Rafik, Uchti, könnt ihr die Geschwister erreichen und könnt ihnen schreiben, bitte schreibt ihnen. Und wenn ihr mal ein paar Euro für die Shisha weglegt und dafür Briefmarken kauft, inshallah, könnt ihr diese Briefmarken schicken, inshallah, bi'idhnillah ta'ala, und könnt unseren Geschwistern ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht mit Allahs Barmherzigkeit zaubern. Nein, schenken, ein Lächeln schenken, inshallah. Und liebe Geschwister, macht Dua für die Geschwister, die im Ribat sind, die im Dschihad, um La ilaha illallah Muhammad Rasulullah nach oben zu bringen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Sieg schenken, ob es in Afghanistan ist oder ob es in Pakistan ist. oder in Kaschmir oder in Jemen oder in Somalien. Ihr habt auch mitbekommen, dass Somalien mittlerweile von den dreckigen Amerikanern angegriffen wurde, dass sie dort Bomben geschmissen haben und dass sie die Al-Shabaab, die Geschwister von den Al-Shabaab penetrieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dafür Amerika sinken lassen, möge dieser Kontinent versinken im tiefste Jahannam mit allen drum und dran, mit all seinen Menschen und all denen, die ihm nicht dienen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns La ilaha illallah Muhammad Rasulullah nach oben tragen lassen und möge er die Muslime erheben und möge uns die schnell zur Endschlacht bringen, um den Sieg mit beizutragen, am Sieg beizutragen. Und inshallah macht die Dua für unsere kleinen Kinder und für meine Kinder und für eure Kinder und für eure Geschwister und eure Verwandten und alle diejenigen, die schwach sind im Dien, und möge er sie auch inshallah stärken. Ja, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Möge Allah uns alle schützen, inshallah. Ich gebe inshallah das Mikrofon ab und höre noch ein bisschen zu, inshallah. Und dann gehe ich inshallah kurz schlafen und dann geht die Schlacht weiter, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.